glaubst du, du bist Gott, wenn du durch die Straßen gehst? Wieso tust du so vielen Unrechtes leiden? Macht es dir denn Spaß, ganz alleine Macht zu haben? Ist es für dich denn okay, Freunde sterben zu sehen? Trägst du eine Brille, die deinen Blick trübt? Ist denn noch irgendetwas in dir, das dir Mitgefühl gibt? Wieso tust du sowas nur, wo du doch weißt, wie es tut? Denk daran, auch du bist nur ein Mensch. Denk daran, auch du kannst brennen. Denk daran, auch du wirst sterben. Denk daran, auch du wirst zu Staub. Denk daran, auch du wirst nur zu Staub. Ich möchte, dass du weg bist. Ich möchte nicht bei dir sein. Ich möchte, dass du weg bist. Will nicht mit dir auf diese Erde sein. Ich brech dir ein Bein, denn ich seh deinen Schein, den du verbreitest und unbehelligt zu sein scheinst. Ich sehe, dass du nichts wert bist. Sehe, dass du schweigst, wenn ich in dein Gesicht blick. Du bist ein billiges Schwein. Und nur weil du nicht zugeben willst, dass alles um dich ankotzt, darum machst du, als wärst du besser, besser als wir. Denk daran, auch du bist sterblich. Denk daran, du bist verderblich. Denk daran, das gilt auch für deine Worte. Denk daran, es gibt noch mehr von meiner Sorte. Denk daran, es gibt noch mehr von meiner Sorte. Ich zeige dir, dass du doch nichts bist. Ich will, dass du siehst, dass du nichts wert bist. Ich weiß doch, dass du das selbst weißt. Doch weiß ich, dass du dich darüber ausschweigst. Das kann so nicht weitergehen. Wie hast du dir das gedacht? Es wird nicht weitergehen. Ich habe deine Macht umgebracht. Glaubst du wirklich, dass du besser bist? Glaubst du wirklich, glaubst du es? Denkst du wirklich, dass du anders bist? Anders als ich und sie? Meinst du nur, weil du bist, wie andere dich wollen, bist du gleich der Held? Doch glaube mir und denk daran, wir sind hier auf einer Welt. Und wenn du Menschen ohne Arme und Beine akzeptierst, wieso tust du es dann nicht mit? zeige dir, was falsch an dir ist. Es bist du, du bist es. Du bist falsch, falsch bist du. Du bist falsch, falsch bist du. Ich zeige dir, was falsch an dir ist. Alles an dir ist falsch, falsch an dir ist alles. Glaubst du, irgendjemand war für mich da, als ich ganz am Boden lag? Glaubst du, irgendjemand hat mich aufgehoben? Was glaubst du, was passiert ist, als ich da lag? Und obwohl ich dich genauso wenig mag wie du mich, möchte ich dir doch helfen. Denn weil du mich hast, gibst du mir einen Grund dazu, dich auch zu hassen. Oh, welch eine Schande. Am Rande, du stehst auch am Rande des Wahnsinns. Du bringst mich dazu, nicht mehr klar denken zu können. Wir stehen am Rande des Wahnsinns.